Dritter Abschnitt von der Lehrenden- und der Hörendenkirche. Dieser Unterschied, den wir schon vor einiger Zeit einmal herausgestellt haben, ist gleich die erste Frage, die ihn ganz klar umreißt. Besteht ein Unterschied zwischen den Gliedern, welche die Kirche bilden? Zwischen den Gliedern, welche die Kirche bilden, besteht ein sehr bedeutender Unterschied, denn es gibt solche, die gebieten und solche, die gehorchen. Solche, die lehren und solche, die belehrt werden. Befähigt zum Gebieten und zum Lehren wird man durch den Klerikerstand. Also die Frauen haben nichts zu gebieten, nichts zu lehren in der Kirche, so der heilige Paulus, das ist noch nicht im Mittelalter erfunden, wie das heute dargestellt wird. Die ist die Lehre der Apostel, die Lehre Christi, das Vorbild Christi. Die Mutter Gottes hat nichts gelehrt. Wir haben einige Worte von ihr im Evangelium, aber sie lehrt nicht, sie gebietet nicht. Ja. Auch wenn sie das erste Wunder in Kana bei der Hochzeit beschleunigt durch ihre Intervention, aber sie steigt dem göttlichen Sohn nicht auf die Ferse oder auf die Zehen, damit er was tut. Gebietet ihm nicht. Das Klerikersein, die Tonsur, den Klerikerstand aufgenommen wird, befähigt dazu. Das heißt nicht, dass alle Kleriker automatisch schon eine Leitungsfunktion haben oder lehren können. Wie gesagt, das sind nur die, die diese Vollmacht durch den Papst bekommen, beziehungsweise der Papst, der sie von Christus bekommt. Aber die Befähigung dazu liegt in der Klerikatur, im Klerikersein.